straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I Ich bin ein gottverdammter Samurai-Krieger. Digga, du spielst nicht in meiner Liga. Keiner fickt dir mit dem wilden Tiger. Probieren tut sie's doch immer wieder. Doch ich splatter ihre Hörner auf Asphalt. Mache jeden Widersacher blitze kalt. In der Suppe bin ich sowas wie das Salz. Hurensöhne in meinem Kopf so Gewalt. Ich schick euch alle ganz zur Hölle down. In den Boden werden Köpfe reingehauen. Alles wie bei Ken Shiro. Du bist nur ein Schauspieler und kein Hero. Also tu mal nicht auf Robert De Niro. Deine Lebensanzeige sie geht zero. Dein Leben auf dem Spiel wie Casino. Digga, ich bin nicht wie du, normaler Stino. Hey, was willst du tun, wenn meine Faust deinen Schädel zerfickt? Hey, du kannst nichts tun, wenn du der Bestie in ihr Auge blickst. Beweg dich auf mich einen Schritt zu und du schwimmst dann bald in deinem Blut. Rasender Zorn und die Wut, keiner entkommt dir, was willst du schon tun? I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell. I'm adding blood straight to the ground, laying bodies down to the sound from eternal hell.